1. Als die Amoritischen und Canaanitischen Könige westlich des Jordans erfuhren, dass der Herr das Wasser für die Israeliten ausgetrocknet hat, verloren sie jeglichen Mut und waren angesichts der Herrnhenden Bedrohung völlig versaut. 2. In dieser Zeit weiß der Herr Joshua, Stein und Messer anzufertigen, die israelitischen Männer eins weites Mal rituell zu beschneiden. 3. Joshua kam dieser Aufforderung nach, stellte die erforderlichen Steinmesser her und Volzog die Beschneidung an einem Ort, der später als Hügel der Vorhaut bekannt wird. 4. Der Grund für dies Maßnahmen lag darin, dass alwerfahrigen Männer die aus Ägypten ausgezogen waren, waren der Langenwanderung in der Wüste verstorben waren. 5. Waren die ursprünglichen Auswanderer albeschnitten Gusen waren, traf dies auf die nachfolgende Generation, die erst waren der Wüstenwanderung geboren word, nicht zu. 6. Da die Israeliten wesig jahr lang durch die Steppe gezogen waren, war die Generation der ungehorsamen Krieger verstorben, denen der Herr den Einzug in das Fruchtbarland verweigert hat. 7. An deren Stelle waren nun Eiersonger treten, die Joshua jetzt beschnitt, die Diocese wichtige Ritual waren der Reis durch die Wüste verniklassigt worden war. 8. Nachdem der gesamte Prozess der Beschneidung abgeschlossen war, verblieb das Volk so lange in seinem Lager, bis die Männer vollständig Jeansen waren. 9. Daraufhin erklärt der Herr gegenüber Joshua, dass an diesem Tag die Schande Ägyptens von ihnen abgeholt habe, weshalb der Ort bis heute Gilgal genannt wird. 10. Waren die Israeliten in Gilgal Lager 10, feierten sie am Abend des Wiesenten Tags des Monats in der Ebene von Jericho das Passafest. 11. Am Tag nach dem Passafest wird certain sie am Erz 10 Mal die Erzunis des Lands, wo bei sie ungesortes Broten Gerostets getraid assen. 12. Mit dem Verse der Einheimischen Nahrung hort das Manner auf zu fallen, so dass die Israeliten fortan von den Ertragen des Lands Canaan lebten. 13. Als sich Joshua in der Nahe von Jericho aufhielt, bemerkte plötzlich einen Mann, der mit einem Jesogenen Schwert gegenüberstand, woraufhin ihn fragte, ob ein Verbündeter oder ein Feind sei. 14. Der Fremde gab sich als der Anführer des Heers des Herrn zu erkennen, woraufhin Joshua wolle erfurcht zu Boden sanken nach den Anweisungen seines Herrn fragte. 15. Der Anführer forderte Joshua auf, sein Sandalen auszuziehen, da der Boden, auf dem Stand, heilig sei, und Joshua befolgt dessen Befehl am Gehend.